Good morning. Guten Morgen. Let every activity of your lives and every word that comes from your lips be drenched with the beauty of our Lord Jesus, the Anointed One. Lasst jede Aktivität eures Lebens und jedes Wort, das über eure Lippen kommt, von der Schönheit unseres Herrn Jesus, des Gesalbten, durchdrängt sein. You know what? Weißt du was? Daniel always says, nobody is irreplaceable. Daniel sagt immer, dass niemand unersetzlich ist. And I believe he's right except for one occasion, one exception. Ich denke, er hat recht, bis auf eine Ausnahme. And that's him. Und das ist er. How can anybody translate what I've just read from this passion? Wie könnte jemand das übersetzen, was ich gerade aus der Passion gelesen habe? I mean, this is such a rich, picturesque, poetic way of expressing the Bible. Das ist eine so reichhaltige, malerische und poetische Art, die Bibel auszudrücken. And he managed to translate it. Und er schafft es, das zu übersetzen. So, let's go through it slowly. Gehen wir es langsam durch. Let every activity of your lives and every word. Lasst jede Aktivität eures Lebens und jedes Wort, that comes from your lips, das über eure Lippen kommt, be drenched with the beauty of our Lord Jesus. Von der Schönheit unseres Herrn Jesus, des Gesalbten, durchdrängt sein. People, what would happen? Leute, was würde passieren? And I include myself. Und ich schließe mich selbst mit ein. If every single activity, meaning everything I do, wenn jede einzelne Tätigkeit, alles was ich tue, and every word, everything I say, und jedes Wort, alles was ich sage, would actually be drenched with the beauty of our Lord Jesus. Tatsächlich von der Schönheit unseres Herrn Jesus durchdrängt wäre. You know what would happen? Weißt du, was dann passieren würde? People would do everything they could to be near us and watch our lives and listen to our words. Die Menschen würden alles tun, was möglich ist, um in unserer Nähe zu sein, unser Leben zu beobachten und unseren Worten zuzuhören. Think about this. Denk mal darüber nach. You know, we Christians, we honestly, we should be this kind of people that others just would long to be near us. Wir Christen sollten ehrlich gesagt so sein, dass andere sich danach sehnen, in unserer Nähe zu sein. You know, the beauty of our Lord Jesus unfortunately is not seen well enough in his children. Die Schönheit unseres Herrn Jesus wird leider nicht oft genug in seinen Kindern gesehen. When I did a whole teaching on the great apostasy with our mentoring, als ich eine ganze Lehreinheit über den großen Abfall mit unserem Mentoring machte, and we have a mentoring in German, English and Portuguese. Und wir haben ein Mentoring auf Englisch, Portugiesisch und auf Deutsch. That's everybody can join. Und jeder kann mitmachen. But in that mentoring, I actually talked about the great apostasy, which the Bible says will happen. In diesem Mentoring sprach ich über den großen Abfall, von dem die Bibel sagt, dass es passieren wird. And I quoted a research from the United States of America. Und ich habe eine Studie aus den Vereinigten Staaten zitiert. Why people walk away from the Christian faith. Warum Menschen den christlichen Glauben verlassen. Not going to a church anymore, but actually walk away from the Christian faith. Nicht, dass sie nur noch ein bisschen in die Gemeinde gehen, sondern sie verlassen den christlichen Glauben. And you know, the shocking thing was this. Das Schockierende daran war Folgendes. That, of course, expressed in other words. Natürlich in anderen Worten ausgedrückt. But the shocking thing is that the majority of people who walks away from the Christian faith. Aber das Schockierende ist, dass die Mehrheit der Menschen, die sich vom christlichen Glauben abwendet, they do so because the actions and the words of other Christians are not drenched with the beauty of Jesus. Es tut, weil die Taten und Worte anderer Christen nicht von der Schönheit Jesu durchdrungen sind. I understand they shouldn't get offended. Ich verstehe, dass sie sich nicht beleidigt fühlen sollten. I understand they shouldn't project that upon God. Ich verstehe, dass sie das nicht auf Gott projizieren sollten. But that's still the fact. That's what happened. Aber das ist immer noch die Tatsache, dass das passiert. So I want everyone who's listening to me to really think about this. Ich möchte, dass jeder, der mir zuhört, wirklich über Folgendes nachdenkt. Are my actions and are my words drenched with the beauty of Jesus? Sind meine Taten und Worte von der Schönheit Jesu durchdrungen? So, look at the beauty of Jesus. Schau dir die Schönheit von Jesus an. Did he judge the prostitute in adultery, the woman in adultery? No. Hat er die Prostituierte, die Frau im Ehebruch, verurteilt? Nein. Did he judge the prostitute who washed his feet with her tears and dried it with her hair? No. Hat er die Prostituierte verurteilt, die seine Füße mit ihren Tränen wusch und sie mit ihrem Haar trocknete? Nein. Did he judge Zacchaeus for stealing the people's money? Hat er die Menschen verurteilt, weil sie das Geld der Menschen stahlen? And taking advantage of the weak? Und die Schwachen ausnutzten? No. Nein. Did he judge the woman on the well in John chapter 4? Hat er die Frau beim Brunnen verurteilt in Johannes 4? No. Nein. Did he tell the people who were all hungry, just go home and figure out life, go to work and find something to eat? Hat er den hungrigen Menschen gesagt, sie sollen nach Hause gehen, ihr Leben auf die Reihe kriegen, Arbeit suchen und etwas zu essen finden? No. Nein. He multiplied bread and fish. Er vermehrte Brot und Fisch. If you look at the life of Jesus, Jesus is just beautiful. It's all he is. Wenn du das Leben von Jesus anschaust, ist Jesus einfach nur wunderschön. Das ist alles, was er ist. He's kind, he's gentle, he's forgiving, he's caring. Er ist freundlich, er ist sanft, er ist vergebend und fürsorglich. So we, you and me, every day need to remind ourselves. Du und ich müssen uns jeden Tag daran erinnern, that our actions and our works have to be drenched with the beauty of Jesus. Dass unsere Handlungen und unsere Worte von der Schönheit Jesu durchtränkt sein müssen. I like the word drenched. I've never seen it in the Bible, but I really do like it. Ich liebe das Wort durchtränkt. Ich habe es noch nie in der Bibel gesehen, aber es gefällt mir. You know, just think. Überlege einfach mal. What would happen if today, after you finish this devotional, you say? Was würde passieren, wenn du heute, nachdem du diese Andacht beendet hast, sagen würdest? Jesus, I really, really desire. Jesus, ich wünsche mir wirklich, that the people that I meet throughout this day, dass die Menschen, denen ich im Laufe des Tages begegne, without me ever actually using your name, ohne dass ich jemals deinen Namen benutze, these people will actually experience through my actions and through my words your beauty. Dass sie durch meine Taten und Worte deine Schönheit erfahren. You know, if we would live consciously in this way, wenn wir bewusst auf diese Weise leben würden, then we have to drench our words and our actions. Dass wir unsere Worte und Taten drängen müssen. By the beauty of Jesus Christ. Mit der Schönheit von Jesus Christus. And that way the people will actually experience the beauty of Jesus. Auf diese Weise würden die Menschen die Schönheit Jesu tatsächlich erleben. Do you know what would happen? Weißt du, was dann passieren würde? People suddenly would want Jesus. Die Menschen würden plötzlich Jesus haben wollen. You know, and I wonder how many more people would want Jesus if we would just make sure that our words and actions would be drenched with his beauty. Und ich frage mich, wie viele Menschen sich mehr nach Jesus sehnen würden, wenn wir dafür sorgen würden, dass unsere Taten und Worte von seiner Schönheit durchdrängt wären. Let's make this decision. Lass uns diese Entscheidung treffen. To say, Jesus, today, please, I want the help of your Holy Spirit to drench my words and actions with the beauty of Jesus. Und sagen, bitte Jesus, heute will ich die Hilfe deines Heiligen Geistes, damit meine Worte und mein Handeln mit der Schönheit Jesu durchdrängt werden. Then the world would know that we are truly his disciples. Dann wird die Welt erkennen, dass wir wirklich seine Jünger sind. See you guys tomorrow. Bis morgen.